9. Flasche. Giraffe. Dose. Latte. Tüte oder auch Packung. Upekote. Bonbon. Urbussado. Fehlen. Faltare. Gehen, aber auch fahren. Ir. Markt. Mercado. Konditorei. Pastelaria. Kaufen. Comprar. 10. Supermarkt. O supermercado. Grammatik, Seite 74. Portion. A dose. Praline. O bonbon. 12. Bäckerei. A padaria.